bleibt jetzt in eine Funke, wo der Tropfen, der fehlt. Alles zu versenken, alles zu ertränken, den Strom umzulenken. Es ist kein Tag ohne Revolution, es ist kein Tag ohne Revolution. Doch ist heute nicht der Moment, ist bleibt verschlossen, tief in uns drin. Nur ein Tag von so vielen, ohne Sinn, ohne Tat, ein Tag ohne Veränderung. Doch bleibt der zündende Funke, wo der Tropfen, der fehlt. Alles zu versenken, alles zu ertränken, den Strom umzulenken. Es bleibt ein Tag ohne Revolution. Es sind die Gräber unserer Träume, die Trägheit hat sie doch verschafft. So viele Gaben liegen brach, nach einem Tag und nichts geschafft. Drum sei der zündende Funke, sei der Tropfen, der fehlt. Alles zu versenken, alles zu ertränken, den Strom umzulenken. Es bleibt kein Tag ohne Revolution, es bleibt kein Tag ohne Revolution. Revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution, revolution.